Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Hier ist wieder Niemandsland. Kritischer Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte. Den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Niemandsland, Kontrabande 91.4 FM. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen. Das Getrommel übertönen und dabei auch noch Spaß haben. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen, wir bauen richtige Illusionen auf, wir zeigen neue Wege. Und wir zeigen auch gute alte Wege, 91.4 FM. Niemandsland, jetzt direkt hier, jeden Montag von 13 bis 15 Uhr, von der Plaza Real. Auch sind uns wieder Grüße aus aller Welt eingegangen, diesmal aus der Ukraine. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Niemandsland на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Aus der Ukraine und auch, kurios, aus Russland. Jawohl, eine junge Frau aus Russland lässt uns auch grüßen. Hier ist sie. Привет всем из Киева, слушателям программы Niemandsland, Контрабанда на волнах 91.4 Барселона. So, jetzt müssen sich die politischen Führungen dieser beiden Länder nur noch ordentlich vertragen und zusammenfinden, um ihre Konflikte beizulegen. Es ist ein fast schon warmer, fast schon frühlingshafter Tag hier, dieser 11. Februar 2019, dieser Montag. Auf meinem Kalenderblatt von heute aus der historischen Chronik habe ich ein Foto mit dem großen Louis Armstrong. Der hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, was du spielst, sondern wie du spielst. Vor 60 Jahren, am 11. Februar 1959, begeisterte Louis Armstrong im Berliner Sportpalast. Der sitzt da, ich habe hier das Foto, auf einem Gelände vor der Gedächtniskirche. Und bläst in seine Trompete, der Meister. Der König des Jazz in der geteilten Stadt. Ein legendäres Jazzkonzert erlebten die Westberliner Fans am 11. Februar 1959, als der US-amerikanische Trompeter und Sänger Louis Armstrong, der lebte von 1901 bis 1971, mit seinen All-Stars im Sportpalast in Schöneberg spielte. Satchmo, wie ihn seine Fans nannten, war die populärste Persönlichkeit des traditionellen Jazz. Vom klassischen Jazz zum Swing, von der für den New Orleans Jazz typischen Kollektivimprovisation zu solistischem Spiel mit begleitendem Orchester und zurück zur klein besetzten Gruppe. Mr. Jazz war das, der verkörperte alle Elemente dieses Stils und machte ihn auch in der weißen Bevölkerung populär. Ab 1928 spielte Armstrong ausschließlich Trompete. Perfektion im Timing, harmonische Sicherheit, Leichtigkeit der Improvisation und Feingefühl für das musikalisch Wesentliche machten ihn zum stilbildenden Gestalter als Ensemblemusiker. Hot 5, Hot 7, ebenso wie als Solist. Er gilt als einer der Erfinder des Scats-Gesangs. bei dem der Klang von Instrumenten lautmalerisch nachgeahmt wird. Mit Hits wie What a Wonderful World von 1968 wurde er über den Jazz hinaus einem breiten Publikum bekannt. Oh yeah! Vielleicht noch ein paar Geburtstage. Am 11. Februar wurden geboren Burt Reynolds, der wurde 1936 geboren, US-amerikanischer Schauspieler. Marie Quant, die wurde 1934 geboren, britische Modeschöpferin. Gotthilf Fischer von den Fischerchören, deutscher Chorleiter, 1928 geboren. Paul Bocuse, 1926, französischer Meisterkoch. Käthe Gold, die lebte von 1907 bis 1997, die hätte heute Geburtstag, österreichische Schauspielerin. Hans-Georg Gadamer, der lebte von 1900 bis 2002, deutscher Philosoph. Else Lasker Schüler, die Schüler, deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin, die lebte von 1865 bis 1945. Caroline von Günderode, die lebte von 1780 bis 1806. So, das war unsere kleine Geburtstagschronik am heutigen Montag. Und hier ist der Satchmo. Mit einem Lullaby, mit einem Wiegenlied. Das Stück heißt Satchmo's Lullaby. Satchmo Louis Armstrong hörte dieses Lied schon, als er ein kleiner Junge war, und er lebte da bei einer jüdischen Familie in New Orleans. Lullaby, Uncle Satchmo's lullaby. Ich sag gute Nacht. And I say good night. Schon leuchtet ein Stern. Yes, I see the light. Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby. Ich träume von dir. And I dream of you. Bleib immer mein großer Freund. Yes, I do. Die Sonne geht schlafen, der Tag ist vorbei. When Uncle Satchmo sings his lullaby. Baba to say, lula lula lula lula lula lula. Uncle Satchmo's lullaby, yes. Lula lula lula lula lula. Uncle Satchmo's lullaby. Vielleicht ist es ein Trick, vielleicht ein Augenblick, vielleicht ein Lächeln im Vorübergehen. Ein kurzer Halt, ein Nichtverstehen, vielleicht die fremde Hand, vielleicht ein Unverstand, vielleicht weil du dein Konto überziehst. Der Regen, der trotz allem weiterfließt und plötzlich alles wie verändert ist. Nichts war es wert zu hoffen, da ist etwas, das an deine Fesseln rührt. Etwas, das dich weckt aus allen Pflichten, etwas, das dich aus dem Nichts entführt. Weit hinaus in unsichere Geschichte. Etwas, das schon mal mit dir begann. Etwas, das dich trägt in jedem Rest. schreiben kann. Etwas, das die Leute lieben werden. Vielleicht nach einem Streit, vielleicht in Einsamkeit, vielleicht weil du die Grenze akzeptierst, vielleicht weil du dein Herz verlierst, vielleicht ein neuer Tag, ein Nachbar, der dich mag. Das Wichtigste, dass du nicht mehr vergisst. Die Elle, die du einfach liegen lässt. Vielleicht, weil es nun gut ist, wie es ist. Plötzlich ist der Knoten offen. Da ist etwas, das an deine Fesseln rührt. Etwas, das dich weckt aus allen Pflichten. Etwas, das dich aus dem Nichts entführt, weit hinaus in unsichere Geschichten. Etwas, das schon mal mit dir begann. Etwas, das dich trägt in jedem Rennen. Etwas, das ich nicht beschreiben kann. Etwas, das die Leute lieben nennen. Das dich trägt in jedem Rennen. Etwas, das ich nicht beschreiben kann. Etwas, das die Leute lieben. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 107. Die antifaschistische Schriftstellerunion. No pasarán. Pasaremos. Madrid, März 1937. Die Casa de Alianza de Escritores Antifascistas, das Madrider Hauptquartier der antifaschistischen Schriftstellerunion, war ein großer Ziegelsteinbau, ehemals der Palast des Marqués del Duero, an einer ruhigen Straße in der Nähe des Parque del Retiro. Nach der Flucht der aristokratischen Besitzer wurde er zwar von der Regierung übernommen, doch an den Wänden hingen immer noch Teppiche und die Gemälde alter Meister. Die Fenster waren nach wie vor gerahmt in Vorhänge aus violettem Samt. Die antifaschistischen Intellektuellen nahmen dort ihre aus Bohnen und Reis bestehenden Mahlzeiten vom Familiensilber und dem kostbaren Porzellan des Marquess zu sich und tranken aus Kristallgläsern. Bedient wurden sie von seinen höflichen Dienstboten, die alle geblieben waren. Die Generalsekretärin der Alianza, die lebhafte, gut vernetzte Schriftstellerin Maria Teresa León und ihr Mann, der bedeutende Lyriker Rafael Alberti, führten das Haus wie einen rund um die Uhr geöffneten literarischen Salon. Sie boten Intellektuellen, die die Stadt besuchten, Unterkunft, veranstalteten Lesungen, Theateraufführungen und andere kulturelle Events und veröffentlichten eine Zeitschrift, El Mono Azul, Der blaue Affe oder Der blaue Arbeitsanzug, in der Werke von José Bergamín, dem Präsidenten der Alianza, Antonio Machado, Ramón J. Sender und Ausländern wie André Malraux, Pablo Neruda und John Dos Passos veröffentlicht wurden. Und als Gerda Taro, nachdem Capa wieder nach Paris gegangen war, allein in Madrid zurückblieb, boten ihr die Albertis an, doch zu ihnen umzuziehen. Die Casa de Alianza bildete einen denkbar krassen Gegensatz zu der unkonventionellen Unterkunft, die sie mit Capa im Hotel Florida geteilt hatte. Statt Granaten, die über das Dach zischten, hörte man aus dem riesigen Garten Vogelgezwitscher. In den Gängen begegnete man Schriftstellern und Künstlern, darunter auch ein früherer Bekannter von Ilsa Kulchers Wiener Zelle, der englische Dichter Stephen Spender, keinen Reportern, Soldaten oder Prostituierten. Natürlich nahm Gerda die Einladung an, vor allem als Alberti und Maria Teresa ihr anboten, bei der Einrichtung einer Dunkelkammer im Erdgeschoss behilflich zu sein, wo sie ihre Abzüge selbst entwickeln und vergrößern und außerdem Alberti, einen aufstrebenden Fotografen, darin unterweisen konnte. Sie hatte praktisch den ganzen Monat über fotografiert. Bevor Kapa aufbrach, hatten sie beide die tristen, häufig bizarren Trümmer im Bild festgehalten, die die Bombenflugzeuge der Rebellen hinterlassen hatten. Leere Fassaden, durch deren Fenster Sonnenlicht strömt, als käme es aus einem hell erleuchteten Innenraum. Einen Esstisch, der in einer Wohnung ohne Wände plötzlich sichtbar ist, gedeckt für eine Mahlzeit, zu der keiner kommen würde. Die ausgebrannte Hülle des Wohnhauses des chilenischen Konsuls Pablo Neruda im einst laubgrünen Vorort Argüelles. Den mit Trümmern übersäten Hof eines Kinderhorts in einem Kloster. Ein kleines Mädchen, das Feuerholz sammelt, welches offensichtlich aus den Überresten eines Hauses stammt. Le Bombardement de Madrid, schrieb Gerda auf eine Seite in einem der Notizbücher, in die sie Kontaktabzüge einklebte und dann als Zusatz Surrealisme. Während eines Ausflugs nach Valencia hatte sie einen ganzen Film in der Plaza de Toros verknipst, wo eine Gruppe junger Männer und Frauen, Volontäre und Volontärinnen aus der Stadt, von Soldaten der Loyalisten gedrillt wurden. Lyrische Aufnahmen, auf denen die idealistischen jungen Leute wie Tänzer in einem Ballett ausgeleuchtet waren, während die Sonne über die Arena hinzog. Irgendjemand würde die Bilder kaufen. Die Menschen sahen so leidenschaftlich und engagiert aus und das Bild vermittelte eine schöne Botschaft. Bürger und Bürgerinnen lernen, wie sie ihr Zuhause verteidigen können. Wenige Wochen später veröffentlichte Regard die Fotos tatsächlich auf einer ganzen Seite. Aber wo nun in Madrid um sie herum so vieles passierte, wollte sie aufregende Neuigkeiten fotografieren, sie ganz allein, unter ihrem eigenen Namen, mit einer Zuschreibung unter dem Bild, die nur sie nannte und die sie sich nicht mit Kapa teilen musste. Denn Gerda war sich der professionellen Grenzen, von den persönlichen zu schweigen, ihrer Beziehung zu ihrem mittlerweile berühmten Freund zunehmend klarer bewusst und sie suchte nach Möglichkeiten, ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Ruth Zerf gegenüber äußerte sie, sie sei nicht sicher, ob sie mit Kapa zusammenbleiben wolle. Und überhaupt sei es ihr gleich, was manche Leute dachten, jedenfalls war sie nicht sein Eigentum, vor allem, wenn er gar nicht da war. Wenn jemand sie danach fragte, gab sie jetzt zur Antwort, dass sie und Kapa wirklich nur Copains seien, ihre Beziehung also rein freundschaftlicher Natur, aber keine Liebesbeziehung sei. So äußerte sie sich jedenfalls gegenüber dem jungen Kanadier, den sie The Kid nannte und der ihr seit ihrer Ankunft in Madrid hinterherlief wie ein junger Hund. Natürlich liebe sie Kapa, sagte sie zu Ellen, aber sie sei nicht in ihn verliebt. Sie wolle nicht mehr verliebt sein, nie mehr. Sie sei einmal bis über beide Ohren in einen Jungen in Prag verliebt gewesen, den dann die Nazis umgebracht hätten. So etwas wolle sie nie mehr erleben. Es tut zu weh, sagte sie. Ellen glaubte dieses romantische Märchen, doch die Beteuerungen ihrer Unverfügbarkeit ließen ihn ihre Gegenwart nur noch mehr suchen. Und er bot ihr an, sie zu der noch unbefestigten Jarama-Front zu fahren, wo sie Aufnahmen von Kampforten und vielleicht sogar von aktuell stattfindenden Kämpfen machen konnte. Er hatte die Absicht, mit Gesa Carpati und dem Drehbuchautor Herbert Klein dorthin zu fahren, um Drehorte für den Film über Betunes Bluttransfusionseinheit festzulegen, und er hoffte, einige seiner Kameraden aus der internationalen Brigade wiederzutreffen, von denen er seit den blutigen Kämpfen im vorigen Monat nichts mehr gehört hatte. Gerda könne doch mitkommen. Der deutsche Fotograf Walter Reuter sah, wie sie zu ihrem Ausflug an die Front aufbrach. In Seidenstrümpfen mit hochhackigen Schuhen, die eher ins Ritz als auf das Schlachtfeld passten. Als er sie wegen ihrer Aufmachung aufzog, lachte Gerda nur. Würden sich die Soldaten nicht freuen, eine Frau zu sehen? Naja, und diese Freude wollte sie ihnen machen. Die Sonne schien, als die kleine Gruppe in Richtung Süden nach Morata de Tajuña aufbrach, wo sich das Hauptquartier der Brigaden befand. Gerda und Ellen waren unbeschwert. Sie sangen Brigadelieder und sie brachte ihm den Text von Freiheit und Los Cuatro Generales bei, das die vier Kommandanten der Aufständischen ins Visier nahm. Los Cuatro Generales, mamita mia, se han alzado. Para la noche buena, mamita mia, serán ahorcados. Die vier Generale, liebes Mütterchen, sie haben einen Aufstand gemacht. Noch vor Weihnachten, liebes Mütterchen, werden sie hängen. Noch vor Weihnachten, liebes Mütterchen, werden sie hängen. Als sie den Jarama nördlich von Arganda überquerten, stieg Gerda aus und fotografierte die von den Nationalisten angeblich eingenommene Brücke und gewissermaßen als Zugabe das Straßenschild, das in die eine Richtung nach Madrid, in die andere nach Valencia wies. Da seht ihr es, die Straße ist noch offen. Bei Morata zeigten die Offiziere nur wenig Bereitschaft, der Dame Genossin Zugang zu den Schützengräben zu gewähren, aber Gerda schaffte es, die Autoritäten umzustimmen und die Soldaten posierten für sie. Lächelnd standen sie nebeneinander, mit den Armen um die Schultern ihrer Nebenmänner gelegt, Zigaretten in den Mundwinkeln. Gerda und Ellen hatten in weiser Voraussicht ein paar Päckchen mitgebracht. Sie zeigten ihr ihre Biwaks und deuteten auf den Selbstmordhügel von Pingarón, wo im Februar die Hälfte des britischen Bataillons gefallen war. Dann zogen sich dicke graue Wolken über den zerstörten Olivenhainen zusammen, von den feindlichen Linien wurde geschossen und Gerda, offenbar immun gegen den Gedanken, sie könnte sich in Gefahr befinden, sprang gazellengleich aus der Deckung, um fotografieren zu können, wie die Artillerie in Stellung gebracht wurde, um zurückzufeuern. Es geschah dann allerdings nichts weiter. Die Front fiel wieder in den Zustand der schon seit Ende Februar anhaltenden bewaffneten Pattsituation zurück und kurz danach machten sich Gerda und Ellen, Carpati und Klein, auf den Rückweg nach Madrid. Gerda hatte in ihrer Kameratasche zwei Filmrollen mit, wie sie annahm, guten Fotos, die sie sicher an den Mann bringen konnte. Ellen hingegen war zutiefst betroffen. In Morata hatte er erfahren, dass 20 Freunde von ihm, junge Männer, mit denen er den Atlantik überquert und von denen er sich getrennt hatte, als er seine Aufgabe als Politkommissar in Madrid übernahm, beim Angriff auf Pingarón gefallen waren. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 107, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg. Die Autorin ist Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Held übersetzt. Das Buch ist erschienen 2014 in der Originalausgabe unter dem Titel Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War im Verlag Ferret, Strauss und Giroux, New York. Die deutsche Ausgabe ist 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Hotel Florida war der Treffpunkt der Franco-Gegner. Hier trafen sich Intellektuelle, Künstler und Liebende. Das Buch beginnt in Madrid 1936. Der Bürgerkrieg verwüstet die spanische Hauptstadt. Ernest Hemingway, Martha Gellhorn, Robert Capa, Gerda Taro, Arturo Barea und Ilsa Kulchar. Dicht am Abgrund begegnen sich drei Liebespaare. Sie erleben und erleiden beispielhaft die Extreme des 20. Jahrhunderts. No pasarán. Pasaremos. Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat de les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla. De

2 am Mittag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist ein fast frühlingshafter Tag heute und Werner ist im Studio. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Draußen ist es schön, aber hier drinnen im Studio ist es genau noch schöner. So noch schöner. Öde und grau wie immer. Du hast mir heute keine Blumen mitgebracht, keine Pralinen. Was ist denn los? Ist doch bald Valentinstag. Ja, Hilfe. Am Donnerstag. Ich meine, so weit würde ich nicht gehen mit meiner Kollegialität zu dir. Ich bin eigentlich ein klassischer, sehr konservativer Typ. Ich sag immer Konfekt und Seidenstrümpfe für die Damen. Wenn du das einforderst, musst du dir jemand anderen suchen. Der kann dich da bedienen. Vielleicht irgendein Barca-Spieler, der diese Neigungen besitzt. Gut, Werner, was gibt's denn Schönes? Was hast du erlebt letzte Woche? Was ich letzte Woche erlebt habe? Ja. Bueno, da hat natürlich der Barca wieder gespielt, wie immer. Aber schwächelt so. Zweimal unentschieden. Ja, gestern zum dritten Mal. Naja, ne? Die waren nicht richtig gedopt und schonen sich ein bisschen für den Europapokal. Genau, das sehe ich auch so. Messi ist ein bisschen angeschlagen. Ja. Dembélé war lange verletzt. Und wurde jetzt gestern aber, glaube ich, nur 15 Minuten oder so eingesetzt. Also wenn der wieder zurück ist, dann geht's wieder aufwärts, denke ich mal. Gut, ich hatte letzte Woche ein sehr schönes Erlebnis. Ein Radiokollege hatte mich eingeladen in seiner Sprachschule, nicht in seiner, sondern in der Sprachschule, wo er arbeitet, einen kleinen Vortrag über freie Radios zu halten. Da habe ich unser glorreiches Radio Contrabanda FM sehr schön geschildert und hochgehalten. Sehr schön, werden die entscheiden. Ich fand es jedenfalls ganz gut. Aber das Tolle war, da waren in einer Klasse von 12 jungen Leuten in einem Unterrichtsraum, waren 8 verschiedene Nationen versammelt. Und das war eigentlich das Tolle. Ich habe schon ein paar gebracht. Ich hatte hier schon Ukrainisch, dann Russisch und ich hatte vorhin auch Portugiesisch aus Brasilien, also brasilianisches Portugiesisch. Und jetzt möchte ich noch eine Sprache vorstellen, die hat mir auch sehr gut gefallen. Das war eine junge Frau, ein junges Mädchen. Mal hören, ob du die Sprache erkennst. Hier ist sie. Augenblick. Ja. 各位听众朋友，大家好。我在巴塞罗那，Gondra FM 91.4 向大家致以最诚挚的问候。我们是无人之境。 Na los, das kennt doch jeder. Ja, zuerst denkst du mal Chinesisch, aber ich bin mir nicht so sicher, oder einer von den 200. Naja, es gibt Mandarin und Kanton. Ja, und noch 200 mehr. Das war Standardchinesisch von einer jungen Sprachschülerin, die lernt Spanisch. Und das Tolle war, die haben dann auch sehr viel gefragt und unser Kollege César, unser mexikanischer Freund, der hat dann auch ordentlich Werbung gemacht für freie Radios. Dann gab es natürlich auch den sogenannten Bruch, den Bruch in der Verhandlungsrunde mit der Generalitat unter dem Suprematisten Quim Torra und der spanischen Regierung von Madrid, der Regierung unter Pedro Sánchez. Und es gab ein Riesengeschrei von der rechten Opposition. Die haben also wieder ihre alte Tradition aufgenommen. Das nannte man in der Zeit, als Zapatero hier an der Regierung war, das Klima der Crispación, das Klima der absoluten, schreienden, überhysterischen Aufgeregtheit, wo wirklich jedes kleine Püppchen, das die Regierung lässt, verschrien wird als ein Angriff auf das Knochenmark des spanischen Staates und des Spaniertums. Es war keine schöne Woche. Politisch gesehen war es eine hässliche Woche. Wenn es einen Preis gäbe für politische Hässlichkeit, dann ging der direkt nach Madrid und hier natürlich auch an die Generalitat von Katalonien. Wenn es einen Preis für politische Schönheit gäbe, Nobelpreis für politische Schönheit, den würde ich Contrabanda FM geben, wegen dieser tollen Berichterstattung. Werner, also, wie sieht's aus? Zu dieser Geschichte da, Unabhängigkeit für Katalonien erreichen zu wollen, das hat sich ja verstärkt schon noch unter der PP-Regierung mit zuerst Aznar und dann Rajoy. Und seither jetzt auch nach dem Regierungswechsel in Madrid ist der Karren genauso verfahren wie vorher, jetzt auch mit der sozialistischen Regierung. Und es gab also keine Möglichkeit, irgendwie sich zusammenzusetzen. Und schließlich hat dann eben die PP-Regierung diesen berühmten Artikel 155 ausgegraben aus der Verfassung. Wenn die schwerwiegende Dinge passieren, wie zum Beispiel jetzt ist die Einheit Spaniens bedroht, dann kann die Regierung diesen Artikel anwenden und eben die Exekutivgewalt der hiesigen Regierung reduzieren oder sogar ganz annullieren. Und eben die berühmte Zwangsverwaltung, den Artikel 155 der Verfassung. Ja, und dann ist das passiert. Und seither werden jetzt von der sozialistischen Regierung hauptsächlich und der nicht ganz so rechten Presse, dann wird forciert, kommen so Wörter in die Presse, Gespräche, wir müssen sprechen miteinander, den Dialog suchen und so. Und tatsächlich unter der neuen Regierung hat es jetzt auch Kontakte gegeben, zwischen Madrid und der Generalitat von hier. Und aber im Grunde ist nichts passiert. Die maximalistische Position von den Separatisten werden weiterhin aufrechterhalten. Sanchez selber ist auch ein Gefangener seiner eigenen sozialistischen Partei vom Apparat. Also das sind die der Ex-Präsident Felipe und Guerra, die ganzen Barone von anderen Autonomien und die ihn eben auch an der Leine haben. Ne? Und dann hat man sich also getroffen mit der Abordnung von hier, von Katalonien und natürlich kein Ergebnis. Dann hat man sich wieder getroffen und hat dann so angefangen, ja, worüber haben wir denn beim letzten Treffen geredet, und dann gab es schon da wieder keine Einigung mehr. Und so kam jetzt also die Idee auf, da so eine Art Vermittler einzuschalten. Ne? Und jetzt das Wort Vermittler ist natürlich auch schon sehr suspekt und gefährlich, weil das so suggeriert, dass ich da zwei Gleiche gegenüber sitzen. Und das darf natürlich auch nicht sein. Dann ist Ihnen also jetzt ein anderes Wort eingefallen. Kein Vermittler, aber ein Relator brauchen wir jetzt. Das soll also eine neutrale Person sein, die im Grunde nur protokollieren soll, worüber und mit welchen Argumenten man miteinander geredet hat. Vielleicht darf ich hinzufügen, die Separatistenregierung unter Quim Torra hatte ja gefordert zwei Sachen. Verhandlungen nur auf gleicher Ebene von Regierung zu Regierung. Er maßt sich also an, ein Regierungschef zu sein. Und das andere war internationale Beobachter. Und ein internationaler, sagen wir mal, Schlichter sollte da mit am Tisch sitzen. Und diese Forderung ist natürlich Don Quixotesk. Es ist genau, als würde er sich schon zum Präsidenten einer katalanischen Republik ausrufen. Das fehlte dann nur noch. Er wollte sich also bestätigt fühlen in seinem Luftschloss. Ja, aber gut, im Grunde ist es egal, ob das dann dieser Mensch, der da neutral sein soll, ob das ein Spanier ist oder ein Katalane oder ein Ausländer, ist im Grunde egal. Wenn man das nur will, kann man oder müsste man so eine Figur akzeptieren. Und dann haben sich also die beiden Parteien da geeinigt auf diesen, fast hätte ich gesagt, Rollator, auf diesen Relator, diesen Protokollanten. Aber selbst das waren natürlich der Rechten in Spanien zu viel. Das war jetzt der letzte Beweis quasi dafür, dass der Pedro Sanchez ein Vaterlandsverräter ist, der Spanien an die Katalanen verkaufen will. Ne? Sie haben auch die Mehr ins Leben gerufen, die jetzt viele nachbeten. Er wäre ein Usurpator im Präsidentenpalast in Madrid. Er wäre ein falscher Präsident, er wäre ein Hochstapler, man sollte ihn davonjagen. Die Töne schwillen hier wirklich sehr besorgniserregend an. Also besonders von diesem neuen Vorsitzenden von der PP, diesem Pablo Casado. Ja. Also wie gesagt, Vaterlandsverräter, ein treuloser Geselle, illegitim, so haben die daher geredet. Und deshalb haben sie dann jetzt, wie du schon gesagt hast, für gestern in Madrid zu so einer Großdemonstration aufgerufen. Also die gesamte Rechte von Spanien, von Franco-Anhängern über die Faschisten und die PP bis hin zu denen, die sich als gemäßigte Rechte verkaufen, dieser Ciudadanos Rivera da, Einzelfiguren wie Vargas Llosa und man höre und staune, Francesc Valls auch. Manuel Valls. Ja, Manuel? Manuel Valls. Sí, sí, Manolo. Manuel Valls. Ja. Aber jedenfalls haben die so rumgetönt. Na gut, und die Demonstration hat dann stattgefunden. Wie immer gehen die Zahlen auseinander. Die Polizei sagt, 45.000 waren da und die Veranstalter selber 200.000. Also man muss sich vorstellen, dass die aus ganz Spanien auch dahin gekarrt wurden mit Autobussen. Die Partido Popular, die haben noch gesagt, wir finanzieren das, jeder kann da gratis hinfahren, wenn er will. Also so hat der Franco ja zu seiner Zeit immer den Plaza de Oriente vollgekriegt in Madrid. Ne? Da ja, und so kriegen manche auch voll. Hier die Omnium Cultural, die haben ja auch die Busse aus den Provinzen Kataloniens. Das ist also eine Masche, die wird schon von allen benutzt und angewandt. Ja. Was aber interessant war, war nicht, wer da war. Das waren jetzt nicht die halbe oder eine Million, die sie erwartet hatten. Das waren mal knapp 100.000 Leute, das könnte man sagen. Das war der erste Schlag. Und der andere Schlag war, wer fehlte. Und Achtung, ich weiß nicht, ob dir dieses Detail aufgefallen ist. Unsere nette Frau Arrimadas hier aus Katalonien, das ist die meistgewählte Frau, Politikerin in Katalonien, ihre Partei hatte die letzten Wahlen hier zur Generalitat gewonnen, die ist nicht hingefahren. Die will sich nicht mit diesen Fox-Leuten zeigen, sie will nicht auf ein Foto kommen mit diesen fürchterlichen Leuten und das muss man ihr eigentlich anrechnen. Inés Arrimadas war nicht in Madrid. Und noch ein paar andere Figuren haben auch gefehlt. Interessant. Ich zum Beispiel, ich war auch nicht da. Ja, aber gut, das ist natürlich das Ding, ne, dass Vox quasi die anderen rechten Parteien da versucht vor sich herzutreiben. Und der Pablo Casado von der PP tut also alles, um noch rechter zu erscheinen als diese faschistische Partei da von Vox. Also es geht hin bis zu, da spricht er zum Beispiel über die Zukunft, über die Finanzierung der Renten und des Gesundheitswesens und so und sagt dann, wir hier in Spanien, das alles ist in Gefahr. Warum? Es gibt so wenig Babys und junge Leute. Ne? Wir sollten uns überlegen, wie wir das fördern, dass mehr Babys geboren werden und nicht, dass die Geburtenrate zu reduzieren, wie durch ein fortschrittliches Abtreibungsgesetz. Also der versucht jetzt das, wo sich alle Parteien geeinigt haben auf dieses Gesetz zur Regulierung der Abtreibung, versucht er in Frage zu stellen mit diesem Argument. Wir brauchen wieder viele kleine neugeborene spanische Babys. Also was der will, ist genauso wie die Faschisten, einfach die Frauen als Gebärmaschine wieder haben. Das haben diese Leute im Kopf. Und die anderen da, die Ciudadanos, die versuchen sich da ein bisschen nicht so radikal zu äußern, aber im Grunde haben sie natürlich auch kein Problem, zusammen mit dieser faschistischen Partei und zusammen mit der PP zu so einer Großdemonstration aufzurufen, lassen sich in Andalusien in die Regierung hieven von genau dieser Partei. Also Berührungsängste gibt es da keine. Musik. Hi, my name's Sydney. I'm from Arizona in the United States. I greet all of the radio listeners of the show Niemandsland, Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Das Dach wurde grad repariert. Rasenmäher am Nachmittag, Abendspaziergang durch die Nachbarschaft. Das Radio läuft im Haus neben. Mann, vielleicht ein Besuch aus der Stadt. Ein altes Fahrrad lehnt hinten am Haus. Es reicht für den Weg und zurück. Ein Schwalben ist auch in und die Straße wird neu getilgt. Der Mann ein Haus weiter mit Benzin übergossen, am Samstag brennen in den Garten gerannt. Es ist zu befürchten, dass ein neuer Faschismus, das heißt der alte, der eigentlich nie richtig weg war in diesem Land, sein scheußliches Haupt nicht nur erhoben hat, das wissen wir, das hat er, sondern dass er eine neue Position an der Macht erobert. Im Spiegel von letzter Woche gibt es einen interessanten Bericht, der heißt Gefangen, es geht da um Traumata. Da wird über Alexis Maison Doña gesprochen. Der ist der Sohn zweier Kommunisten. Als er geboren wurde, tobte in Spanien der Bürgerkrieg. Der Sieger, Diktator Francisco Franco, ist seit mehr als 40 Jahren tot. Aber er spaltet das Land immer noch. Hier schreibt Herr Timofey Neschitov einen sehr gut geschriebenen Artikel über die Geschichte, über die Macht des Hasses. Ich zitiere mal nur ein paar Auszüge aus diesem sehr langen Artikel. An seinen Vater erinnert sich Alexis kaum. Er war 3, als sie ihn erschossen. Seine Mutter ist eine der letzten Frauen, die Richter des Diktators Francisco Franco zum Tode verurteilten. Wegen Franco, sagt Alexis, habe er am Gefängnistor geweint. Seinetwegen lernte er schon als Kind die Blumenverkäuferin vor dem Cementerio del Este kennen. In den 70er Jahren, als Spanien für viele Nicht-Spanier weniger eine Diktatur als vielmehr Mallorca und Real Madrid war, steckt Franco auch noch den kleinen Alexis ins Gefängnis. Dann stirbt der Diktator Franco 1975, aber er verschwindet nicht. Der Caudillo de España, por la gracia de Dios, wie Franco sich nennt, Führer von Gottes Gnaden, lässt sich in einem gigantischen, von Zwangsarbeitern errichteten Mausoleum bestatten, unter einem mehr als 150 Meter hohen Kreuz. Darüber haben wir hier im Niemandsland schon sehr oft berichtet. Franco lebt weiter in den Köpfen und Herzen vieler Spanier, die ihn achten. Vor allem wegen seiner Wirtschaftspolitik und wegen seiner katholischen Frömmigkeit. Und er lebt weiter in den Köpfen und Herzen vieler Spanier, die ihn hassen. Alexis Messon, der ist heute 80 Jahre alt. Ein kleiner Mann mit grünen Augen, schreibt der Spiegel, die im Alter einen grauen Einschlag bekommen haben. Er lebt in Barcelona. In seinem Bücherregal steht das einzige gemeinsame Porträtfoto seiner Eltern, das die Wirren des Bürgerkriegs überstanden hat. Beide blicken ernst, die Mutter zur Seite, der Vater in die Kamera, als hätten sie keine Zeit gehabt, sich abzusprechen. Es gibt eine Stiftung, die den Namen Franco trägt. Die Regierung, angeführt von einem Sozialisten, will Francos Gebeine exhumieren lassen, um sie an einem bescheideneren Ort zu bestatten. Schafft es aber nicht, weil Francos Familie und die katholische Kirche sich querstellen. Ein Franco-Fan, Hobbyschütze, hat wegen dieser Exhuminierungspläne versucht, den Regierungschef zu töten. Im vergangenen Dezember, wenige Monate nach der Verhaftung des Schützen, kam in Andalusien die rechtsextreme Partei Vox ins Parlament. Sie fordert unter anderem eine Reconquista, die Rückeroberung Spaniens von den Muslimen. Alexis Messon führt einen eigenen, sehr persönlichen Schattenkampf gegen den Diktator im Kopf. Franco sei seine Bestia Negra, sagt er, die schwarze Bestie. Sie verfolgt den alten Mann. Eine Bestie, die manchmal zumindest lächerlich ist. Alexis lacht lieber über Franco, so verhindert er, dass der immer größer wird. Manchmal erscheint ihm jener Franco, der ihm seine Eltern nahm, der untersetzte Generalissimo, der sich in Alexis' Vorstellung bei Balkonreden auf einem Treppchen stellt, um größer zu wirken. An anderen Tagen sieht er den an Parkinson erkrankten Greis, der mit zitternder Hand Todesurteile unterzeichnet. Das war ein kleiner Auszug aus dem sehr langen und sehr interessant geschilderten Artikel von Herrn Timofey Neschitow im Spiegel von letzter Woche, gefangen über Franco und den Neofrankismus hier in Spanien. Ja, also genau zu dem Thema Ausgrabung von den Knochen von dem Diktator, wer unter anderem dagegen ist, ist nicht nur diese neue faschistische Partei Vox, sondern auch die PP. Die haben auch dagegen gestimmt, und die Ciudadanos, die so ein bisschen feiner tun, die haben sich der Stimme enthalten. Ja. Und das Ding ist eben, dass tatsächlich die PP jetzt, weil sie Angst hat, noch mehr Stimmen zu verlieren an die Rechte, an diese Rechte, dass sie die noch versuchen, rechts zu überholen. Also in Deutschland ist es ja eigentlich im Moment wenigstens noch nicht denkbar, sowas. Da soll ja die AfD irgendwie ausgegrenzt werden. Da gibt es so eine nicht schriftliche Übereinkunft zwischen allen anderen Parteien, aber hier in Spanien eben nicht. Ne? Da gibt es keinerlei Berührungsängste, wie wenn jetzt in Deutschland die CDU versuchen würde, die AfD rechts zu überholen. Das ist, was passiert, und was natürlich auch gestern da bei dieser Großdemonstration stattgefunden hat. Alle Anwesenden wie berauscht von ihren Fahnen und spanischen Fahnen, und die Nationalhymne hat über den Platz gedröhnt und so, und alle waren sehr happy, ja. Und das ist eben das Ding, Nation, die Nation. Ja. Das ist, bei Franco hieß es España, una grande libre, nur ein Spanien. Ne. Und jetzt kommt das wieder. Ja. Und im Grunde passiert natürlich nichts anderes, auch hier in Katalonien. Ne? Die sagen ja auch, wir Katalanen, wir sind eine Nation. Ja? Also in beiden Fällen ist das halt für mich der absolute Schwachsinn, weil und mehr in der Zeit, wo du vorher diese Schulklasse vorgestellt hast, ne? Wo in einer Schulklasse 8 verschiedene Nationalitäten vertreten sind. Also diesen Scheiß sollten wir so früh wie möglich wegkriegen. Musik. später im Barcelona-Nachrichtenblock werden wir noch näher auf die politischen Implikationen dieser Geschichte im Laufe dieser Woche eingehen und im Laufe der nächsten Monate, wenn der Prozess stattfinden wird. Der geht morgen los gegen die separatistischen politischen Führer. Auch mit Falten im Gesicht. Wenige Jahre später stehen wir hier und schauen uns an. Immer noch willst du mein Freund sein. Ich seh den Mann. Kannst du dir das erklären? Wird das Herz denn niemals alt? Wenn denn die Jahre nicht zählen, wird das spannend. Schwarze, vergib mir, weil ich doch nicht anders kann. Ich mach mir so blöde Gedanken wegen Mann. Aber die Augen der Männer haben mir irgendwie länger je. Ich fürchte, dass sie mir das Tuch wieder nehmen. Zu verhindern, doch es fühlt sich nicht gut an. Und ich frag mich, kann man leben ohne Mann? Heute vielleicht hält. Stimmt es mit Olle und Dolle? Ich hab auch darüber gelacht. Aber heute klingt es komisch, wenn man sagt: Hallo, mein Freund, wir sind älter. Nur der Augenblick ist schwer. Wenn ich dich jetzt so betrachte, du machst immer noch. Hallo, mein Freund, geh schlafen, weil der Wein nicht klüger macht. Wünschen wir uns wie seit Jahren, toi, toi, toi und gute Nacht. Hallo, mein Freund, geh schlafen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Geh schlafen. Natürlich bin ich auch müde. Was soll ich sonst sein? Ah. Sziasztok! Minden kedves hallgatónkat üdvözlünk a Kontrabanda FM Niemandsland programjában. Márti vagyok Nagybánhegyesről. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 11. Februar 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Neue Vorwürfe gegen Bundeswehrberater. Wir hatten ja letzte Woche kurz darüber berichtet. In der Berateraffäre bei der Bundeswehr gibt es wenige Tage vor der ersten regulären Sitzung des Untersuchungsausschusses im Bundestag neue Vorwürfe gegen die Firma Accenture. Wie Bild am Sonntag berichtete, muss sich die Firma für IT-Strategieberatung nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft nun auch wegen möglichen Betrugs rechtfertigen. Demnach soll ein Manager 2017 Beratungsstunden für IT-Projekte doppelt abgerechnet haben. Guter Trick. Dies sei zunächst nicht aufgefallen, weil unterschiedliche Behörden an den entsprechenden Rahmenverträgen beteiligt gewesen seien. Accenture soll durch die falschen Rechnungen mindestens 25.000 Euro zu viel kassiert haben. Der Untersuchungsausschuss hatte sich Ende Januar konstituiert, um die Vergabepraxis des von Ursula von der Leyen, CDU, geführten Ministeriums zu überprüfen. Die Frau ist unseres Wissens noch nicht zurückgetreten und hat sich auch noch nicht bei der Öffentlichkeit entschuldigt. Und von den geklauten Milliarden, das geht nämlich in die Milliarden insgesamt, ist auch noch nichts zurückgegeben worden. Bananenrepublik Deutschland. Madrid, Großdemo von Rechten und Ultrarechten in Madrid, wie vorhin auch kurz kommentiert. Ein Bündnis aus konservativen und neofaschistischen spanischen Parteien hat am gestrigen Sonntag in Madrid Zehntausende Demonstranten gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens und die spanische Regierung auf die Straße gebracht. Zwei Tage vor dem Prozess gegen führende Unabhängigkeitsbefürworter vor dem obersten Gericht in der spanischen Hauptstadt forderten sie den Rücktritt von Regierungschef Pedro Sánchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens, PSOE. Die Kundgebung auf dem Colón-Platz im Zentrum der Hauptstadt stand unter dem Motto »Für ein einiges Spanien, Wahlen jetzt!« Hören wir mal, was heute aktuell ist. Die Nachrichten vom heutigen Montag, dem 11. Februar, übernommen von der Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. CDU setzt ihre Beratungen über Migration und Integration fort. Heute sollen Reformvorschläge für die deutsche und europäische Migrationspolitik vorgelegt werden. Zum Auftakt hatte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer davor gewarnt, mit nationalen Alleingängen in der Flüchtlingspolitik die europäische Einheit zu gefährden. Klausurtagung der SPD-Spitze. Am zweiten Tag ihres Treffens will die Partei den Europawahlkampf vorbereiten. Generalsekretär Klingbeil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, zur Finanzierung der von der SPD geforderten Sozialreform könnte der Spitzensteuersatz angehoben werden. May lehnt Forderung nach Zollunion mit EU ab. Im Brexit-Streit hat die britische Premierministerin May damit einen Kompromissvorschlag von Oppositionschef Corbyn zurückgewiesen. Sie zeigte sich aber zu weiteren Gesprächen mit der Opposition bereit. Iran feiert den 40. Jahrestag der Islamischen Revolution. Zu den staatlich koordinierten Kundgebungen werden Millionen Menschen erwartet. In der Hauptstadt Teheran hat Präsident Rouhani eine Rede an das Volk gehalten. Verletzte bei Anti-Regierungsprotesten in Haiti. Den vierten Tag in Folge sind in der Hauptstadt Port-au-Prince Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Präsident Moïse zu demonstrieren. Sie werfen ihr vor, Gelder zu veruntreuen. Das Wetter heute wechselhaft mit Regen, Schnee und Graupelschauern, im Norden und Westen zum Teil noch sehr windig, Höchstwerte 0 bis 9 Grad. vielen Dank für die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD. No pasaran. Fake News gegen Venezuela. Geschlossene Grenzbrücke war nie offen. Warnung vor US-Militärintervention. In der jungen Welt gibt es einen umfangreichen Artikel von Frau Modaira Rubio aus Caracas und Andrea Scheer, Reporter von Junge Welt. Große Aufregung um zwei Container, schreiben die beiden Journalisten, und einen LKW-Anhänger, die quer auf einer Brücke über den Rio Táchira stehen. Venezuelas Regierung habe den Grenzübergang zur kolumbianischen Stadt Cúcuta geschlossen, um die Lieferung humanitärer Hilfe in Anführungsstrichen zu verhindern, empörte sich US-Außenminister Michael Pompeo in der Nacht zum Donnerstag über Twitter. Tatsächlich jedoch war die Las Tienditas-Brücke noch nie offen. Ihr Bau war 2013 in Angriff genommen worden, um die zwei existierenden Grenzübergänge in San Antonio und Ureña zu entlasten, die täglich von mehr als 50.000 Menschen in beide Richtungen passiert werden. Sie wurden 2016 fertiggestellt, aber nie eröffnet. Die einzigen regelmäßigen Nutznießer waren Schmuggler, die nachts billiges Benzin aus Venezuela nach Kolumbien schafften. Trotzdem hatte der kolumbianische Fernsehsender NTN 24 am Dienstag angekündigt, dass über diese Brücke die humanitäre Hilfe nach Venezuela transportiert werde. Diosdado Cabello, Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Venezuelas, warnte am Mittwoch Ortszeit in seiner wöchentlichen Fernsehsendung Con el Mazo Dando, wir teilen es aus mit der Keule, dass das der Beginn eines regulären Krieges sei. Ansonsten handle es sich um eine Show. Die Opposition habe angekündigt, Waren für 20.000 Menschen ins Land bringen zu wollen, während die Regierung von Präsident Nicolas Maduro jeden Monat 6 Millionen Lebensmittelpakete zu subventionierten Preisen vertreibe. Gegenüber dem US-Sender CNN behauptete Puerto Ricos Vizeregierungschef Luis Rivera Marin am Donnerstag, dass erste Lieferungen bereits in Venezuela angekommen seien. Lüge, Lüge. Man habe einige Fenster aufgemacht und diese genutzt, sagte er. Weitere Lieferungen würden folgen. Bestätigt wurde das von anderer Seite bislang nicht. Allerdings berichtete die örtliche Tageszeitung El Carabobonium am Mittwoch, dass am Vortag auf dem internationalen Flughafen der Stadt Valencia eine aus Miami stammende Lieferung von Kriegswaffen entdeckt worden sei. Die Nationalgarde präsentierte das beschlagnahmte Arsenal, das für terroristische Gruppen in Venezuela zum Sturz der gewählten Regierung bestimmt gewesen sei. Ich weiß nicht, ob unsere Medien, unsere freien Medien darüber berichtet haben, aber ich habe nichts davon gehört. Beobachter in Venezuela werten all das als Anzeichen dafür, dass die ursprünglichen Putschpläne der USA und ihrer Verbündeten nicht aufgegangen sind. Offenbar hätten sie fest damit gerechnet, dass Maduro zum jetzigen Zeitpunkt bereits gestürzt oder zumindest relevante Teile des Militärs auf die Seite der Opposition gewechselt wären. Tatsächlich aber bröckelt im Land die Unterstützung für den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido ordentlich. In Moskau rechnet man deshalb mit einer direkten Militärintervention der USA in Venezuela. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Donnerstag, man müsse zu dem Schluss kommen, dass Washington den Einsatz von Gewalt bereits beschlossen habe. Wenn die USA wirklich daran interessiert seien, dass es den Menschen in Venezuela besser gehe, müssten sie die gegen das Land verhängten Sanktionen erstmal aufheben. Im US-Senat scheint derweil der Versuch zu scheitern, einen von beiden großen Parteien gemeinsam eingebrachten Antrag zur Unterstützung der Opposition in Venezuela zu verabschieden. Wie NBC News am Donnerstag berichtete, wollen die Demokraten darin einen Einsatz des US-Militärs ausschließen. Dagegen wehrt sich der ultrarechte Republikaner Marco Rubio, den hatten wir hier schon vorgestellt letzte Woche im Niemandsland. Er sagte, dass die USA bereits Diplomaten und anderes Personal in Venezuela hätten, zu deren Schutz eine militärische Intervention möglich bleiben müsse. Also, Militärintervention ist beschlossen. Wir wissen nur nicht, wann und wie es losgeht. Es wird irgendwann Explosionen geben, es wird bewaffnete Gruppen geben, die Polizei und Militärposten überfallen haben, dann wird das Regime von Maduro zurückschlagen, ganz klar. Und dann wird man sagen, sieht, sie töten uns und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Maschine, diese Dynamik wird kommen, gnadenlos. Was denkst du? Ja, wird's kommen, wird's nicht kommen, kann man jetzt drüber spekulieren, aber das steht natürlich im Hintergrund, ne? Das ist ganz klar. Diese Bedrohung, weil das wäre ja zum ersten Mal, dass die USA darauf verzichten, mit Gewalt ihre Interessen irgendwo durchzusetzen. Aber gut, im Moment geht es noch nicht militärisch zu da, aber eben ein Propagandakrieg findet statt und jetzt, wie du vorher gesagt hast, insbesondere um diese Lastwagenkolonnen, die da an der Grenze zu Kolumbien warten und nicht reinfahren dürfen nach Venezuela. Und also organisiert wird diese sogenannte Hilfe, weiß jetzt nicht mehr, wie viel Tonnen von Hilfsgütern von USA natürlich und von der kolumbianischen Regierung. Und man hat das auch schon gesehen, die wurden da gefilmt, diese Hilfsgüter, was drin ist, das weiß man nicht genau. Aber jedenfalls ist deutlich und in großen Buchstaben auf die Verpackung drauf geschrieben, US-Aid. Also da wird dann klar gemacht, dass die guten USA uns helfen, ne? Und wer lässt nicht diese Hilfe rein ins Land, das ist der böse Maduro. Und wer möchte, dass diese Hilfe reinkommt, das ist der gute Guaido, also diese selbsternannte Marionette von Trumps Gnaden. Und wie gesagt, also dass die USA schon lange einen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela führen, ne, und auch andere Länder mit ganz rüden Mitteln dazu zwingen wollen, sich dem Boykott anzuschließen, das ist jetzt natürlich kein Thema mehr. Ne. Totalblockade findet noch nicht statt, wie sie es damals in Kuba gemacht haben. Ne. Oder auch, wie du letzte Woche da schon zitiert hast, dass die englische Zentralbank, ne, das Konto der venezolanischen Regierung, das sind 1,2 Milliarden Dollar deponiert, das sperrt die einfach, ne? Die Regierung, die venezolanische, kann nicht mehr zugreifen auf dieses Geld, die Notlage wird dadurch verschärft und jetzt will Trump die Zentralbank in England zwingen, dass das Geld doch wieder freigegeben wird, aber nicht an Maduro, sondern an seine Marionette da, diesen Guaido. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Man müsste sich auch hier an eine Sache erinnern, die vor etwa 15 Jahren oder 12 Jahren stattgefunden hat, als der Präsident noch Hugo Chavez hieß. Der hatte Millionen von Litern und viele, viele Tausende von Barrels billiges Benzin an die Armen in den USA verteilen lassen. Da sind also Schiffe aus Caracas gekommen, haben den Panama-Kanal durchquert und sind in Richtung New York gedampft und haben da den Armen geholfen. Das war ein Schlag für die USA, die uns jetzt über ihre Sender laufend Bilder zeigt von Menschen in Venezuela, die da im Elend leben, während sie natürlich das eigene Elend in ihren Großstädten und die Millionen Obdachlosen, die es in den USA gibt und die verheerenden Zustände in den US-amerikanischen Großstädten, wo in den Ghettos die Menschen wirklich auf der Straße sterben, weil sie von keinem Krankenhaus angenommen werden, diese Zustände werden natürlich nicht publiziert, die werden nicht verbreitet. Sollte man denen vielleicht erstmal Hilfsgüter und Medikamente liefern? Die Frage ist also, warum liefert ein Typ wie Trump, dieser Pussygrabscher, dieser faschistoide Mensch, warum liefert der ausgerechnet, um Menschen in Venezuela zu helfen, Medikamente und Hilfsgüter an ein Land, das er zerstören will? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen, während in seinem eigenen Land die Menschen auf der Straße sterben. Diese Tatsache sollte man sich einmal vor Augen halten, wenn man die ganzen Geschichten auch hier im spanischen Staatsfernsehen und im katalanischen Staatsfernsehen sieht, über die fürchterlichen Zustände in Venezuela, die wir nicht leugnen und die es gibt und die da sind. Nur, haha, wer zeigt auf den Splitter im Auge des anderen, während man selber den Balken im Auge nicht sieht? Im eigenen Auge. Was uns auch sehr, sehr große Sorgen macht, ist der Klimawandel. Es geht wirklich ums Eingemachte. Es geht jetzt nicht nur um ein paar wärmere Tage im Sommer, sondern es geht um das Schicksal dieses Planeten in den nächsten 100 bis 200 Jahren. Eine neue Studie zeigt das zunehmende globale Bewusstsein um den Klimawandel als Sicherheits- und Wohlstandsrisiko. Auch Cyberattacken, Terror und Trump bereiten den Menschen große Sorgen. Aber die erste Angst weltweit ist die Angst vor dem Klimawandel. Weltweit sieht eine Mehrheit der Menschen den Klimawandel als die größte Bedrohung für Sicherheit und globalen Wohlstand. Dies ergab eine nun veröffentlichte Umfrage des unabhängigen überparteilichen Pew Research Centers in Washington, das im vergangenen Frühjahr mehr als 27.000 Menschen in 26 Ländern befragt hatte. Neben dem Klimawandel, der in der Hälfte der Länder als größte Bedrohung benannt wurde, machen sich Menschen weltweit zudem Sorgen wegen islamistischer Terrorgruppen, darunter den sogenannten IS, sowie zunehmend auch gegen Cyberattacken und wegen des Einflusses der USA. Das Massenmedium. Vielleicht noch kurz ein paar Worte. Wir können nicht über alles berichten, was uns hier so richtig unter den Nägeln brennt, aber in Frankreich wird die Sache zunehmend gewalttätiger. Der Staat übt immer mehr Gewalt aus gegen die demonstrierenden sogenannten Gelbwesten. Die gehen mittlerweile mit Tränengas und Hartgummigeschossen gnadenlos und brutal gegen die Demonstranten vor. Frankreichs Polizei malträtiert richtig gehend die Leute, die demonstrieren. Die Taz hat hier einen längeren Bericht geschrieben, aus dem ich mal kurz zitiere. Übrigens werden die Regeln mittlerweile völlig missachtet. Die Polizei hält sich an kein Protokoll mehr und an keine Regel. Menschen werden brutal niederkartätscht. Noch nicht mit scharfer Munition, aber wie gesagt, mit diesen Hartgummigeschossen. Zehntausende haben erneut am Samstag in zahlreichen Städten Frankreichs mit und ohne gelbe Weste demonstriert. Das Massenmedium. Akt 8 hieß in der Bewegung der Gilets Jaunes, die 13. Auflage des Straßenprotestes seit Mitte November. Wie eine Woche zuvor stand die Polizeigewalt hier im Zentrum. Die Gelbwestenbewegung zählt mittlerweile über 2000 Verletzte. 11 Menschen sind an Blockaden auf Kreisverkehren und Autobahnzufahrten gestorben. 11 Tote. Auf www.desarmement.net werden im Detail die Opfer der Ordnungseinsätze aufgeführt, darunter bisher 5 Personen, die eine Hand verloren haben und 20, die voraussichtlich auf einem Auge blind bleiben werden, wegen dieser fürchterlichen Gummigeschosse. Ganz vorn bei der Pariser Kundgebung am Samstag waren mehrere Opfer der Polizeigewalt mit dabei, je nach Verletzung mit Krücken, Kopfverband, Augenklappen oder Rollstuhl. Unter ihnen befand sich Jérôme Rodriguez, der eine Woche zuvor auf der Bastille vermutlich von einem Hartgummigeschoss der Polizei an einem Auge schwer verletzt wurde und zu einem der prominentesten Sprecher der Bewegung aufrückte. Neue Beweise für die Anschuldigung. Das Innenministerium setzt auf Repression und verwende dabei, trotz bekannter Risiken, unverhältnismäßige Mittel, hätten die Gelbwesten aufgrund der allzu zahlreichen Präzedenzfälle nicht gebraucht. Man kann sich die Fotos auch angucken. Die Taz hat hier ein Foto veröffentlicht. Man sieht den Fotograf, dem die Hand abgerissen wurde durch ein Hartgummigeschoss. Am Samstag hat indes ein weiterer Demonstrant bei einer Explosion einer Polizeigranate eine Hand verloren. Er wurde zudem am Kopf verletzt. Der 30-jährige Schlosser Sebastian M. war als Fotograf der Gilets Jaunes ganz vorn dabei, als ein paar Hitzköpfe eine für Renovierungsarbeiten dienende Bretterwand vor dem Gebäude der Nationalversammlung zu demonstrieren versuchten. Die Polizei antwortete mit Tränengasgranaten. Hat Sebastian M. eine dieser Granaten in die Hand genommen oder wurde er direkt getroffen? Laut Augenzeugen waren seine Verletzungen schrecklich. Eine Untersuchung soll nun klären, wie und warum er vermutlich von einer Granate vom Typ GLIF4 verletzt wurde. Diese wird in Europa nur von Frankreichs Polizei bei Kundgebungen verwendet. Sie enthält 25 Gramm TNT, damit bei der Detonation nicht nur das Tränengas entweicht, sondern auch ein gewaltiger Knall erzeugt wird. Das ist einmalig in Europa. Das Massenmedium. Ja, die gleich, also wer da jetzt hauptsächlich einschreitet gegen die Demonstranten, sind diese CRS, also so Aufstandsbekämpfungseinheiten, die außer diesem Material dann und diesen Granaten auch mit Panzerwagen vorgehen gegen die Demonstranten. Und die benutzen diese Tränengasgranaten aber schon seit ewig. Ja, ich war mal bei dieser Demonstration da in Südfrankreich bei dem schnellen Brüder, bei dem Malvin-Bau, und da ist genau das Gleiche passiert, auch schon abgerissene Hände und ein Toter sogar. Na gut, jetzt Teilnehmerzahlen sind ein bisschen zurückgegangen, nicht mehr so massiv wie am Anfang dieser 3 Monate. Also jetzt waren es, glaube ich, am Wochenende irgendwie zwischen 50 und 100.000. Aber was zum ersten Mal passiert ist, dass es jetzt auch Auseinandersetzungen und Schlägereien innerhalb der Gelbwesten gegeben hat. Also Linke gegen Rechte. Und ist ja irgendwie auch logisch, das bricht jetzt auf, ja, und das ist halt immer so bei diesen spontanen Revolten, ne? Erstmal sind sie alle gegen die da oben, ne? Hier sind sich noch alle selber einig, und dann eben, wenn man sich die Frage stellt, warum handeln denn die da oben so, wie sie handeln, ne? Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ne? Also die Spreu, das wären dann die Rechte, die Populisten, und bei denen ist es halt so ein dumpfes Aufbegehren, sagen wir mal. Und natürlich sind unter anderem auch die Ausländer und die Immigranten schuld, die hier zu uns reinströmen. Also das wäre so die Linie von der Le Pen und die frühere Front National. Und von denen wird es natürlich auch geschürt, ja, mindestens diese Teile der Protestbewegung, weil die natürlich ihre Herrschaft nicht gefährden. Also Parallele zum Aufstieg der NSDAP damals, die eben auch finanziert worden ist von den Unternehmern und dem Großkapital. Ja. Und auf der anderen Seite eben die Linken, die, das wäre dann der Weizen, die sich fragen, ja, die in der Lage sind zu analysieren, warum die Politiker, die Regierung, in diesem Fall Macron, so handeln, weil das halt ihre Aufgabe ist. Ne? Der Staat muss diese Politik machen im Interesse der herrschenden Klasse. Ja. Und jetzt aber bricht das eben da auf, innerhalb der Gelbwesten, und ja, überall passiert es. Die Widersprüche verschärfen sich auch innerhalb vom Widerstand. Ja, und nach Hegel, wenn es nicht gelingt, These und Antithese zu einer neuen Synthese zu vereinen und das Ganze auf ein höheres Niveau zu heben, dann gibt es Krieg. Das heißt, für viele Menschen ist der Krieg schon da. Viele Menschen erleben den Krieg jeden Tag in unterschiedlicher Form. In der Form, indem man ihnen das Essen wegnimmt, indem man ihnen die Wohnungen wegnimmt, indem man sie aus ihren Häusern wirft, indem man sie niederdrückt, indem man sie demütigt auf den Straßen, auf den Ämtern und überall auf der Welt. In den Fabriken, indem man sie für Hungerlöhne schuften lässt, das ist schon eine Art von Krieg. Eine Meldung erreicht uns aus einer anderen Kriegsfront, aus der Kriegsfront in Syrien. Da gibt es einen Angriff auf das letzte IS-Rückzugsgebiet. Die kurdisch geführte syrisch-demokratische Kräfte SDK sind bei ihrer Offensive gegen die letzte Bastion der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat in Syrien auf starken Widerstand gestoßen. Es gibt derzeit heftige Kämpfe, sagte ihr Sprecher Mustafa Bali der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Tags zuvor hatten die von den USA unterstützten SDK den Angriff auf das IS-Rückzugsgebiet in Ostsyrien gestartet. Sie sprachen von der Entscheidungsschlacht gegen die Miliz. Vom früheren Kalifat des Islamischen Staates IS ist nur noch eine kleine Bastion um das Dorf Bagus übrig geblieben. Dort halten die IS-Kämpfer etwa ein 4 Quadratkilometer großes Gebiet, das bis an die Grenze zum Irak reicht. Bei den verbliebenen IS-Kämpfern handelt es sich laut Bali hauptsächlich um Ausländer. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 11. Februar 2019. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Thema Gewalt gegen Frauen. 7 Männer wurden von den Mossos d'Esquadra am vergangenen Montag verhaftet. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, eine 18-jährige junge Frau vergewaltigt zu haben. Die Männer sind marokkanische Staatsbürger und haben zahlreiche Vorstrafen wegen Raub und Diebstahl. Thema Separatistenregierung. Die Opposition im katalanischen Landesparlament hat die Regierung Quim Torra aufgefordert, den Prozess gegen die Separatistenpolitiker, die diese Woche in Madrid beginnt, nicht zum Vorwand zu nehmen, um das Funktionieren der Institutionen in Katalonien zum Erlahmen zu bringen. Ohne Staatshaushalt und ohne Ausübung der parlamentarischen Funktionen würde die Regierung der Separatisten vor allem den Bürgern Kataloniens schaden. Man fürchtet, dass die Regierung Torra ihre Aktivitäten hauptsächlich auf separatistische Propaganda konzentrieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Vergnügungspark Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau und ihre Rathausmannschaft und Frauschaft haben letzte Woche angekündigt, die Erteilung von Lizenzen für Restaurants, Bars und Kneipen für den Bezirk Eixample für ein weiteres Jahr auszusetzen. Betroffen davon sind Eisläden, Spielhallen und Spielhöllen, Restaurants, Schnellimbisse, Showbusinessläden, Schaugeschäftläden, was immer da auch passieren wird. 50 Häuserblocks im Eixample sind also ein Jahr von der Plage der Vergnügungsindustrie gerettet. Du wohnst ja auch im Eixample, Werner. Ein Jahr Frist, bis dann wieder neue Eisbuden und neue Fressschuppen und neue Street-Eating-Now Klecker die Bürgersteige voll, Bewegungen sich da festsetzen werden. Bei uns mittlerweile in der Straße haben sich schon vor Jahren so kleine Schnellimbisse eingenistet und da hocken dann die Touristen und essen wirklich vor der Straße und kleckern und schmieren die wenigen Bänke, die man eigentlich für die alten Leute dahingestellt hat, voll und vergnügen sich da. Fun City Barcelona auf dem Vormarsch. Dann gibt es in Barcelona das sogenannte MENA-Problem. Über 1000 unter Fürsorge der Generalitat stehende meist arabische jugendliche Migranten werden in diesem Jahr das 18. Lebensjahr vollenden und aus diesem Grunde werden sie aus den Betreuungs- und Hilfsprogrammen der Generalitat herausfallen. Dies teilte am Mittwoch die Conselleria d'Affers Socials, also könnte man sagen das katalanische Sozialministerium, mit. Zu diesen 1000 Jugendlichen, meist Nordafrikanern, kommen die bereits letztes Jahr ins Erwachsenenalter gekommenen 700 hinzu. Und auch der Strom der Neuzugekommenen reißt natürlich nicht ab. Die Frage ist nun, was mit diesen tausenden Obdachlosen und mittellosen jungen Männern, meistens sind es junge Männer, zu 95%, geschehen soll, wenn es keine Programme zur Integration gibt und, wie üblich, Madrid und die Generalitat von Katalonien sich gegenseitig die Verantwortung für diese MENAs zuschieben. Wohin mit den Sin Papeles, fragen sich die Leute mittlerweile. Was bleibt diesen jungen Leuten? Ein Absturz in die Obdachlosigkeit und in die Kriminalität und in den Straßenraub. Thema Gentrifizierung. Rathaus und Experten haben vergangene Woche zusammen mit El Periódico de Catalunya ein Kolloquium zum Thema Gentrifizierung abgehalten. Wissenschaftlerinnen wie Frau Isabel Agnielowski, Frau Mireia Gascon und Frau Mara Ferreri, die sind Mitglieder des Netzwerks für die intelligenten Städte, waren sich einig. Eine Gentrifizierung ohne Schutz und Kontrolle bewirkt einen Bevölkerungsaustausch. Die angestammte Bevölkerung wird praktisch gnadenlos aus ihren Stadtvierteln verdrängt. Arme und Geringverdiener müssen zuerst gehen. Gnadenlos werden sie von internationalen Investoren und Reichen aus ihren Häusern und Wohnungen gedrängt. Zu diesem Schluss kamen alle Wissenschaftlerinnen eindeutig. Die Frage ist nun, was soll geschehen, um diese Politik zu verhindern und um die eigene Bevölkerung zu schützen? Wäre das nicht ein Rassismus, Werner, die eigene Bevölkerung schützen, wenn da die Ausländer kommen? Die Reichen sagen ja auch, wir sind Ausländer. Das ist doch ein Rassismus, wenn man uns hier nicht will. Wir haben gutes Geld, wir kaufen hier die runtergekommenen Wohnungen, möbeln die auf, machen die hübsch. Wir sorgen dafür, dass schöne, nette Boutiquen in die Straßen kommen und man will uns nicht. Das ist doch auch eine Form von Rassismus, oder? Also ich lasse mich von dir nicht provozieren. Nein. Gut, okay. Thema Zoo. Die Angestellten des Zoos von Barcelona protestierten am Donnerstag im Ciudadela Park vor den Toren des Zoos selbst gegen die Pläne, wie sie selbst sagen, den Zoo erst veröden und schließlich schließen zu wollen. Die Zooarbeiter fürchten, dass der Plan des Rathauses von den Animalisten, das heißt den Tierschutzvereinen, inspiriert ist, die die moralische Korrektheit, Tiere einzusperren, in Frage stellen. Es gibt also Leute, die sind absolut dagegen, dass es überhaupt Zoos geben soll. Naja, es ist schon ein bisschen deprimierend, ne? Wenn man in ein Zoo geht und guckt sich da die traurigen Tiere an, die da hinter den Gitterstäben ihre Instinkte von Freiheit verlieren und abstumpfen. Wir haben ja alle als Jugendliche das Gedicht Der Panther von Rainer Maria Rilke gehört, gelesen und interpretiert. Wir haben unsere Affen ja in der Regierung, beziehungsweise nicht alle, einige sind jetzt auch so in so einer Art Zoo. Nämlich im Gefängnis und also jetzt konkret hier die katalanischen Politiker, die da festgenommen wurden und denen jetzt der Prozess gemacht werden soll. Gut, da kommen wir jetzt zu. Kommen wir noch kurz zu einer Meldung, die betrifft die Elektroroller-Killer. Seit Monaten, seit Jahren schon, protestieren die Leute wegen dieser kleinen, gefährlichen Flitzer, die immer mehr die Bürgersteige erobern und den Leuten zu schaffen machen, den Flaneuren besonders. Leute, die da ganz ruhig, vielleicht mit einem Hermelin an der Leine oder mit einer angeleinten Schildkröte über die Bürgersteige flanieren, die werden plötzlich von diesen fürchterlichen, kleinen, elektrisch hoch aufgeladenen, hochgepeitschten Rollern angefahren und überfahren. Eine 52-jährige Frau wurde am Freitag von einem Elektroroller überfahren, als sie ruhig auf dem Bürgersteig ging. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingewiesen. Und noch eine Meldung zum Thema Protestkultur hier in der Stadt. Die Mossos d'Esquadra, die katalanische autonome Polizei, haben bei einer Protestaktion gegen die rechtsextreme Vox im Bezirk Eixample hier in Barcelona einen Mann festgenommen. Es wurden vor dem Lokal, wo die Rechtsextremen sich getroffen haben, Steine geworfen und Müllcontainer angezündet. Es wurden sogar Menschen leicht verletzt. Geht nicht und der Messias kommt nicht. Ein Zugunglück hat es am vergangenen Freitag gegeben. Ein schreckliches Zugunglück, ein schweres Zugunglück, das verursachte eine Tote und zahlreiche Verletzte, darunter mehrere Schwerverletzte auf der Strecke Manresa bei Castellgalli. Zwei Züge stießen auf offener Strecke zusammen. Offensichtlich waren die Signale falsch gestellt. Was mich persönlich sehr betrifft, diesen Zug, diese Strecke bin ich selber oft gefahren und ich hatte Schüler, die auch aus dieser Gegend kamen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Schüler von mir oder eine Schülerin von mir in diesem Zug gesessen hat, ist leider sehr groß. Gut, Werner, kommen wir zum Prozess. Der lang erwartete Prozess gegen den Prozess. Ein kleines Wortspiel. Gegen die separatistischen Politiker Kataloniens, die wegen Rebellion, Ungehorsam und Veruntreuung im Amt angeklagt sind, wird also morgen, am morgigen Dienstag in Madrid, vor dem Tribunal Supremo, das ist der oberste Gerichtshof, eröffnet. Der oberste Gerichtshof hat 7 Mitglieder, das sind 6 Männer und eine Frau. Und diese Leute wissen natürlich, dass nicht nur ganz Katalonien oder ganz Spanien und Europa zusehen wird, sondern weltweit wird dieser Prozess auch ein sehr großes Aufsehen erregen. In dem darauf folgenden Konzert. Da werden folgende Fragen juristisch abgeklärt werden müssen. Die Frage, ob es legitim ist und legal und straffrei, ein unter der Verfassung eines Landes gewähltes Amt zu benutzen, um diese Verfassung aufzuheben. Eine Frage, ob es legal ist, die Abspaltung einer Teilprovinz eines Staates zu verkünden, einen neuen Staat auszurufen und sich dabei auf ein illegales Referendum zu berufen. Zweite Frage, ob die hierfür aufgewendeten Steuergelder für Propaganda und Organisation dieser ganzen Machenschaften als illegal oder legal betrachtet werden können. Tausende Experten, Rechtsgelehrte und Juristen streiten schon seit über einem Jahr über all diese Fragen. Der Prozess gegen die separatistischen Führer wird 3 Monate dauern. 12 Personen sind angeklagt, 9 von ihnen wegen Rebellion, dann andere wegen, wie gesagt, Veruntreuung und Ungehorsam. Missbrauch im Amt und noch verschiedene andere Delikte. Es ist zu befürchten, dass verschiedene Delikte vom Hauptprozess irgendwann abgetrennt werden müssen und in anderen Prozessen separat verhandelt werden müssen. Die Personen, Werner, die kannst du jetzt vielleicht aufzählen. Da haben wir diesen Jordi Cuixart von Omnium Cultural. Wer ist da noch alles auf der Anklagebank? Joaquín Forn, der Ex-Consigliere del Interior. Natürlich Oriol Junqueras. Genau. Raúl Romeva. Ja, wie die alle heißen. Rui heißt einer. Und gut, die Führungsriege, könnte man sagen, die Führungsriege unter Puigdemont, der separatistischen Rechtskatalanisten waren das meistens, und auch ein paar Linke dabei. Von der CUP war niemand direkt beteiligt. Es gibt ja viele, die sind abgehauen ins Ausland, nachdem Puigdemont damals sich abgesetzt hat ins Ausland, war natürlich... Ja, Polen offen. Dann haben auch andere diesen Schritt getan. Wäre Puigdemont damals geblieben und hätte sich an der Spitze von vielleicht 80.000 Leuten auf die Plaza San Jaume gestellt, ich glaube, niemand hätte ihm ein Haar krümmen können. Ja, und deshalb ist er dann eben heimlich still und leise, hat er sich abgesetzt. Und gut, also diese Befürworter der Unabhängigkeit hier, die nennen ja diesen Weg, der da hinführen soll, zu diesem Ziel der Unabhängigkeit, die nennen das ja schon seit einigen Jahren, das ist Our Process. Und diesem Prozess, der wird jetzt eben der Prozess gemacht, ne? Und... Also wie gesagt, einige flüchten ins Ausland, die anderen werden festgenommen und worum geht's? Um die Hechos, was damals passiert ist am 1. Oktober 1917 bei diesem sogenannten Referendum. Und es ist sehr klar, also ein richtiges Referendum war das nicht, ne? Das müssen alle zugeben, die gesetzlichen Regeln und Normen für die Einberufung eines Referendums wurden nicht eingehalten, ne? Für ein legales Referendum, nicht organisiert vom Staat und seinen Behörden, sondern eben von den Befürwortern der Unabhängigkeit selber, ne? Also es gab keine offiziellen Wählerlisten, ne? Es war nicht klar, wer überhaupt abstimmen darf, ne? Dann gab es keine offizielle, neutrale Auszählung der abgegebenen Stimmen. Und also schon deshalb war das Resultat von diesem sogenannten Referendum schon klar. Von vornherein die überwältigende Mehrheit dafür, ja, für die Unabhängigkeit. Und dann die Zentralregierung, damals noch mit Rajoy und der PP, deren einziges Argument war eben auf diese Legalität beziehungsweise Illegalität zu bestehen und zu sagen, das ist antikonstitutionell. Und auf der anderen Seite, weil sind die nicht in der Lage, die Rechten, keinerlei Sensibilität ist da, einfach für die Realität, die einfach da ist hier in Katalonien, und diese Besonderheit, ne, die existiert eben, dass ein großer Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, dass sie keine Spanier sind. Das ist halt so, ja, und dafür ist aber bei den null Gespür dafür zu finden. Ne? Und die andere Seite ist, wer ist das, die jetzt da herangezogen werden? Die Politiker der katalanischen Parteien. Und die Frage ist ja, gehen die straflos aus? Sie sagen ja, was wir gemacht haben, ist eigentlich nur ein fundamentales Recht, das haben wir ausgeübt auf Demokratie. Sie haben aber selbstständig Gesetze erlassen, die gegen die Verfassung des Landes verstoßen. Das ist eine objektive Tatsache, das ist keine Interpretation. Sie haben praktisch gegen den Staat regiert und haben einen eigenen Staat ausgerufen. Das ist jetzt die Frage, wie werden die Richter mit dieser Tatsache umgehen? Ob man das dann als Rebellion definiert oder als Sedition, nicht, ne? Als Aufstand. Also mir, ich finde es lächerlich irgendwie, weil unter Rebellion stelle ich mir sowas vor wie Anfang der 80er Jahre, der Tejero da vorgeführt hat von der Guardia Civil, der mit seinen Leuten ins Parlament reingegangen ist, und die Abgeordneten mussten sich alle hinsetzen, mit der Pistole in die Decke vom Parlament geschossen und so. Also hier hätte ich keine Zweifel, ja, aber in diesem Fall, allerdings im Rest von Europa wird es auch nicht so unbedingt so gesehen, wie die spanische Regierung das sieht hier, ja. Und allerdings, wenn die tatsächlich wegen Rebellion verknackt werden sollten, dann gibt es 30 Jahre. Ja, oder ja. Na gut, der Staatschef kann die dann noch begnadigen, falls das in diesem Moment noch Pedro Sánchez sein sollte. Nur, wir haben gesagt, der Prozess wird sich mindestens über 3 Monate hinziehen. 3 Monate rechnen die Experten. Nur, er kann sich auch über Jahre hinziehen, weil es geht ja dann in die Berufung und in die noch eine Instanz. Ich weiß nicht, welche Instanzen die anrufen können. Und Achtung, eins darf man nicht vergessen, die Separatistenpolitiker haben die teuersten Rechtsanwälte der Welt. Die haben sich also die Rechtsverdreher zusammengeholt, die ihnen da ordentlich Verfahrensgeschichten und Verschleppungen und alle möglichen Geschichten empfehlen werden, um diesen Prozess dann natürlich auch für den katalanischen Separatismus in eine riesige Propagandashow zu verwandeln. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie werden die Angeklagten reagieren? Die sind schon in 2 Gruppen geteilt. Es gibt Angeklagte, die haben sich schon distanziert von den Maximalforderungen und von der Ausrufung der Republik und von der Abspaltung Spaniens. Das ist eine Gruppe. Eine andere Gruppe, und besonders der im Ausland integrierende Puigdemont, wird natürlich versuchen, die brutale Propagandashow aufzuziehen. Er wird sich da jeden Tag in Brüssel hinstellen und wird seiner Gemeinde die neuesten Dinge verkünden, wie ungerecht und wie faschistisch und wie böse der spanische Staat da mit seinen Untergebenen, es sind ja seine Untergebene, umgeht. Das ist die Frage. Wenn die Angeklagten dann aber wiederum versuchen, den Prozess für ihre separatistische Propaganda zu nutzen, wäre das ein Bärendienst, den sie sich selber leisten, weil damit würden sie sich ja dann noch weiter in die Kacke reinreiten, wenn man das mal so salopp ausdrücken darf, oder? Was werden die also machen? Verfahrensverschleppung. Ja, und was dazu kommt, jetzt unabhängig davon, wie lange der dauern wird, der Prozess des Prozesses, simultan dazu laufen ja jetzt die Vorbereitungen für die Wahlen an hier. Also sowohl die Europawahlen wie auch die Munizipalen, die Stadtwahlen. Und was da jetzt um diesen Prozess herum dann passiert, dass sie wieder aufeinander einschlagen und Demonstrationen für und gegen und so, das schlägt sich ja dann auch im Wahlkampf nieder. Ja? Also wer dann mehr Profit draus zieht, die Unabhängigkeitsfans hier in Katalonien oder die Rechten hier in Katalonien und in Spanien, inwieweit die Sozialistische Partei vielleicht doch noch angesehen wird als, einzigen, zusammen mit Podemos, die einzigen, die nicht so ganz radikal drauf sind, oder ob die zwischen den zwei nationalistischen Blöcken zerrieben werden. Also wird alles sehr interessant noch in nächster Zeit. Es wird interessant werden und wir werden versuchen, mit unseren Mitteln und auf unsere Art relativ objektiv darüber zu berichten. Estáis escuchando Contrabanda FM, una voz libre en el mundo poco libre. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland gehört wie immer dem Kino. Doch zuerst noch ein Gruß aus Venezuela von Laura aus Venezuela. Moment. Ja, ja. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Jo, Kino. Thema Kino hat diese Woche ja große, große, große Bedeutung. In Berlin laufen die Filmfestspiele, über die müssen wir auch noch berichten. Ich will kurz einen Film vorstellen, den ich vor 2 Wochen gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat. Der Film heißt Roma. Der wurde übrigens vor 2 Tagen mit dem BAFTA Awards Netflix-Produktion Roma als bester Film ausgezeichnet. Der britische Filmpreis gilt als Vorbote der Oscars. Bei den diesjährigen BAFTA Awards ist das Schwarz-Weiß-Drama Roma gleich doppelt prämiert worden. Als bester Schauspieler wurde Rami Malek geehrt. Ein paar Informationen zum Inhalt. Das autobiografisch geprägte Drama Roma des mexikanischen Filmemachers Alfonso Cuarón hat bei der Verleihung der britischen BAFTA-Filmpreise nicht nur den Regiepreis bekommen, sondern auch die Auszeichnung als bester Film. Die Trophäen der British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, wurde am Sonntagabend in der Londoner Royal Albert Hall verliehen. Roma bestätigte mit den beiden Hauptpreisen seine Rolle als Topfavorit bei der Oscar-Verleihung in 2 Wochen. Cuarons für den Streamingdienst Netflix produzierter Film wurde bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Außerdem kann sich Cuaron mit seinem Film in 10 Kategorien, darunter bester Film und beste Regie, Hoffnungen auf einen Oscar machen. Ein paar Worte zum Inhalt. Die Geschichte, die Roma erzählt, ist eine Chronik von einem Dienstmädchen. Dieses Dienstmädchen stammt aus den Indio-Familien und wird in die große Stadt geschickt, aus ihrem Dorf, um in einer gehobenen Mittelklassefamilie der weißen mexikanischen Oberschicht als Haus-, Dienst- und Kindermädchen zu arbeiten. Der Film zeigt, wie warmherzig und fleißig und arbeitsam und gut diese Mädchen ihren Dienst verrichten, wie sie ausgenutzt werden, wie sie wissen, dass sie ausgenutzt werden, aber schicksalsergeben ihre Arbeit weiterführen, welche Erfahrungen sie machen mit Männern, mit Chefs und auch mit einem faschistischen Regime, das in Mexiko, 1970 war es, die Macht ergriffen hatte. In dem Film, es wird insinuiert, unter welchen Bedingungen diese Familien, die Indio-Familien besonders, in Mexiko leben. Es wird so nebenbei erzählt, zum Beispiel, dass in dem Dorf, wo das Mädchen herkommt, gerade die Grundstücke der alten Bauern enteignet werden, weil die Regierung moderne Straßen bauen will angeblich oder moderne Wohnsiedlungen. Es ist auch kurz vor den Olympischen Spielen in Mexiko und man wird Zeuge eines gewaltigen Massakers an den Studenten in Mexico City, die gegen die Regierung demonstrieren und protestieren. Der Film wird immer aus der Perspektive dieses Mädchens geschildert und ich kann ihn allen Niemandslandhörerinnen und Hörern empfehlen. Roma. Guckt ihn euch an, wenn wir Glück haben, kriegt er auch noch einen Oscar. Nicht, dass ich ein Fan von diesem ganzen Oscar-Zirkus und Oscar-Rummel wäre, aber es ist doch immerhin eine politische Orientierung auch, dass Filme, die wirklich gut sind und Filme, die subversiv und kritisch die Realität schildern, dass die weltweit bekannt werden. Das ist eigentlich der positive Effekt von Oscars, den ich zum Beispiel sehe. Die Berlinale läuft ja auch. Da sind unheimlich viele Filme auf dem Programm. Es ist übrigens die letzte Berlinale für den Direktor Dieter Kostlik. Insgesamt 17 Filme konkurrieren um die Auszeichnungen. Darunter sind die deutschen Regisseure Fatih Akin. Der hat einen Film, der heißt Der goldene Handschuh. Den würde ich niemandem empfehlen. Ich habe den Trailer gesehen und mir ist fast übel geworden. Es geht da um den Frauenmörder Honker, der wohl in den 70er Jahren in Hamburg sein Unwesen trieb. Und Fatih Akin hat sich diese Figur vorgeknöpft und schildert da auf seine Art sehr realistisch die Gemeinheiten und blutigen Geschichten dieses Schweins. Wer sich also Massaker an Mädchen angucken will, der kann den Film sehen. Ich rate aber dringend davon ab, sich sowas anzugucken. Dann Angela Schanelek, Ich war zu Hause, aber und Nora Finkscheid, Systemsprenger, sind die drei deutschen Beiträge. Auf der Liste steht auch die Dänin Lone Scherfig mit The Kindness of Strangers, der von einem Winter in New York erzählt. Der französische Regisseur François Ozon widmet sich mit Grâce à Dieu, By the Grace of God, durch Gottes Gnade, dem Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche. Und natürlich die Meisterin Isabelle Cochet erzählt in Elisa und Marcella von einer Frauenliebe. Die internationalen Filmfestspiele laufen vom 7. bis zum 17. Januar. Also am kommenden Wochenende werden sie zu Ende gehen. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den drei großen Filmfestivals. Wie gesagt, für Direktor Dieter Koslik wird es die letzte Berlinale sein. Der wichtigste Preis, der Goldene Bär, ehrt den besten Film im Wettbewerb. Silberne Bären gibt es für die Schauspieler, die Regie und das beste Drehbuch. Und hiermit müssen wir uns verabschieden. Tschüss Werner, alles Gute. Tschüss. Also Filme habe ich keine und noch weniger, weil es auch nächste Woche nochmal keinen Film geben wird im Goethe-Institut. Die machen gerade Pause. Das geht dann erst übernächste wieder weiter da mit dem Mittwochskino. Da kommt dann Fitzcarraldo von Werner Herzog mit unserem Freund Klaus Kinski in der Hauptrolle. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine schöne Februarwoche. Bleiben Sie gesund, werden Sie glücklich und machen Sie es gut. Wir melden uns in einer Woche wieder. Die heutige Sendung, wer da nochmal etwas nachhören möchte, wird ab übermorgen etwa im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeo. Das in Bad Horre weder ging's, überhaupt fühlte sich wie ein Wrack. Der Typ, der im Spiel sieht, das letzte Nachstieg im Versack. Ohne uns aus dem Nirgendwo meldet sich auch uns so einfach der Blues. Sing Frau Laura dem milden Bett und die Bands sind halt lang aus dem Hus. In einem Game Show, ob er tät, oder Sat 1, ein paar Gläser Wein. Bis er ein Bann auf Frankie kommt, wo macht der für Dritte jetzt hin? Frankie und er, da war die Zick, in der selten nur jetzt angebrannt. Konventionen waren Spießerkorn und Vernunft einfach uninteressant. Frankie und er, wenn's Roman kommt, war der letzte Wort noch bis an mehr. Rotkrokette zum Frühstück, ja, bis nach Zahnfahrt, bis an das Meer. Frankie und er, bis an das Meer. Komm noch zur Geisterstunde, wo man titelt nur alle Filme. Ilia Kazan mit James Dean, der mindestens 10-mal gesehen. Diesmal nicht bloß keine Nostalgie, trotzdem fehlt Single Vater im Mann. Singe so noch, was war er wohl selbst für ne Vater, für Single Klein. Frankie und er, ein Roman kommt, nur der letzte Rund noch besammelt. Brotkrokette zum Frühstück, ja, bis nach Zandfort, bis an das Meer. Frankie und ich, bis an das Meer. Jedenfalls als er kommt und am Morgen wie ein Tequila-Zitron. Schön im Zimmer, er bläht gut stand, meine Frau, so kann es ja. Und er klebt, wenn er dran sitzt, lebt im Zeitraffer. Und zwei Freunde ohne Mädchen, im Sieger und einen, der nicht geschafft. Frankie und ich, wenn es rum ankommt, nur der letzte Rund, noch besser mehr. Brotkrokette zum Frühstück, ja, bis nach Zandvoort, bis an das Meer. Frankie und ich, bis an das Meer. Frankie und ich.